Mein Name ist Ryan Dykes und das sind unsere aktuellen Themen. Weniger Wohnungseinbrüche in Nienburg, erste Eisbahnsaison ohne Erfolg und ASC peilt Pokalfinale an. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Morgen findet eine öffentliche Sitzung des Wirtschaft- und Marketingausschusses der Stadt Nienburg statt. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr im Nienburger Rathaus. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Leitbildentwicklung der Stadt Nienburg. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Die erste Eisbahnsaison auf dem Nienburger Kirchplatz könnte gleichzeitig die letzte bleiben. Grund hierfür ist der schlechte Zuspruch aus der Bevölkerung. Der große Zulauf blieb über die gesamten Wochen aus, berichtet Eisbahnbetreiber Marek Jewiatz. Angesichts des warmen Wetters wurde die Anlage sogar vorzeitig abgebaut. Einen erneuten Versuch im kommenden Winter wolle Jewiatz noch überdenken. Gar nicht. Also Zeitaufwand, Lauferei und für die Anlage überwachen, das sind alles Unkosten, die man einfach nicht unterschätzen darf. Transportkosten aufbauen, abbauen, lagern über Sommer und so weiter, das sind alles Unkosten. Und dadurch, ich muss erstmal Fazit ziehen, habe ich mich noch nicht entschieden. Im Landkreis Nienburg konnte ein Rückgang von Wohnungseinbrüchen registriert werden. Diese stehen vermutlich im Zusammenhang mit der verstärkten polizeilichen Präsenz und Kontrollmaßnahmen. Im November letzten Jahres gab es in Nienburg und Schaumburg 108 angezeigte Wohnungseinbrüche. Im Januar diesen Jahres wurden nur noch 45 Taten gemeldet. Damit diese positive Entwicklung anhalte, sollen auch weiterhin offene und verdeckte Kontrollen durchgeführt werden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Für den ASC Nienburg scheint es fußballerisch bergauf zu gehen. Zur Winterpause steht der Nienburger Traditionsverein auf dem 6. Rang in der Fußballkreisliga, agiert er zwischenzeitlich sogar auf dem 3. Platz. Auch im Viertelfinale des Fußballkreispokals steht die Elf um Trainer Stefan Schiborra. Besonders das Erreichen des Pokalfinales im Aglo sei das Ziel, so der Coach. Dafür sei man gut aufgestellt. Meine Mannschaft ist heiß drauf, wie ich glaube jede andere Mannschaft, die auch noch im Viertelfinale ist. Und klar möchte man dahin. Wir werden sehen, was wir erreichen können. Wir werden keine Mannschaft irgendwas schenken und wir sind so jetzt in der Breite sind wir besser aufgestellt. Es kommen Leute, wir haben jetzt den Torge, der zurückkommt. Es ist auch ein Polizeistudent, dann bekommen wir noch zwei. Wir sind super aufgestellt, auch in der Breite. Als nächstes steht für den ASC das Ligaspiel gegen Eistrup an. Angesetzt ist dieses für den 21. Februar. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.